Ende der Fußnote. Fünftens. Die Schwelle wird überschritten. Die Grenze des Auenlandes passiert, die rote Pille geschluckt. Die Heldin verlässt ihre vertraute Umgebung, fällt durch den Kaninchenbau und landet im Wunderland oder auf dem Planeten mit den bösen Aliens. Katniss Everdeen erreicht mit dem Zug das erbarmungslose Kapitol, die Hauptstadt von Panem. Auch für Harry Potter ist der Zug nach Hogwarts das Symbol der Unumkehrbarkeit seiner Reise. Willkommen in Oz. Es gibt kein Zurück mehr, Dorothy. Sechstens. Bewährungsproben, Verbündete, Feinde. So langsam geht es ans Eingemachte. Der Held wird geprüft, baut Freundschaften auf, findet Verbündete und lernt seine Feinde kennen. Die Avengers in den Marvel-Filmen werden ein Team. Mulan lernt in der gleichnamigen Geschichte im harten Training, wie ein Mann zu kämpfen. Die Heldin muss auch Misserfolge einstecken, wodurch ihre Willensstärke getestet wird. Wir lernen, Training ist wiederholtes Scheitern unter kontrollierbaren Bedingungen. Zeit für Montagen. Es kann zunächst Niederlagen hageln, aber egal, weiter. Ein Held zeichnet sich vor allem durch Entschlossenheit aus. Die Knochen müssen gebrochen werden, damit sie stärker werden. Was dich nicht umbringt, heldet dich ab. Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen, so der Jedi-Meister Yoda zu Luke. Konzentrieren, Potter, fordert Severus Snape. Also, wax on, wax off, don't forget to breathe. Siebtens. The bad guys close in. Nun müssen die Heldinnen zeigen, was sie gelernt haben, wie entschlossen sie sind, wie sehr sie den Sieg wollen. Und auch die bösen Buben, Mädchen beweisen ihr ganzes böse, wichtiges Potenzial, ihren Willen zur Vernichtung der Heldinnen, vielleicht sogar der ganzen Welt. Die Agenten greifen Morpheus, Trinity und Neo an. Voldemorts Handlanger greifen Harry, Hermine und Ron an. Das Imperium greift Han Solo, Leia und Luke an. Beide Seiten werfen alles in den Ring. Doch wie die epische Schlacht auch ausgeht, sie bedeutet noch nicht die Entscheidung.